Der Himmel zeugt von der Herrlichkeit des Herrn, der Herrn. Wer ist ihm gleich, dem einzig Auferstandenen? In Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. In Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. Verkündigt laut die Herrlichkeit des Herrn, der Herrn, der geopfert ward, die Menschheit zu erlösen. In Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn. In Ewigkeit bist du das Lamm auf Gottes Thron. Ich beuge meine Knie und bete an den Sohn.